Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter er sagte, Menschensohn, du lebst mitten unter ungehorsamen Menschen, die zwar Augen haben, aber die Wahrheit nicht sehen wollen, und Ohren haben, aber nicht auf mich hören. Dritter, bereite deshalb am Tag deine Sachen für eine Reise vor, während alle zusehen, und ziehe von deinem Wohnort an einen anderen Platz, damit sie vielleicht doch noch zur Einsicht kommen. Vierter, bringe deine Sachen tagsüber nach draußen, damit jeder sie sieht, und verlasse am Abend dein Haus so, wie es Gefangene tun, wenn sie in die Fremde ziehen müssen. Fünfter, grabe vor ihren Augen ein Loch durch die Wand deines Hauses und trage dein Gepäck durch diese Öffnung nach draußen. Sechster, nimm deine Last auf die Schultern und ziehe in der Dunkelheit los, wobei du dein Gesicht verhüllen musst, damit du das Land nicht mehr sehen kannst, denn du bist ein Warnzeichen für Israel. 7. Ich tat genau das, was Gott mir befohlen hatte, indem ich meine Sachen tagsüber bereitstellte und am Abend mit meinen Händen ein Loch durch die Wand grub. Achter, am nächsten Morgen sprach Gott wieder zu mir und fragte mich nach der Reaktion des Volkes. Neunter, er fragte, Menschensohn, haben die Leute aus dem widerspenstigen Volk Israel dich nicht gefragt, was diese seltsamen Handlungen zu bedeuten haben? Zehnter, antworte ihnen, dass der Herr, Gott, diese Botschaft für den Anführer in Jerusalem und für alle Israeliten bestimmt hat, die dort leben. Elfter, erkläre ihnen, dass du ein Zeichen für sie bist, denn genau das, was du getan hast, wird auch mit ihnen geschehen, wenn sie in die Gefangenschaft ziehen. Zwölfter, sogar der Anführer wird sein Gepäck auf die Schultern nehmen und in der Dunkelheit fliehen. Sie werden ein Loch in die Wand schlagen, damit er unbemerkt entkommen kann, während er sein Gesicht verhüllt. 13. Ich werde ihn jedoch mit meinem Netz fangen und ihn nach Babylon bringen, obwohl er dieses Land niemals sehen wird, bevor er dort stirbt. 14. Alle seine Helfer und seine Soldaten werde ich in alle Himmelsrichtungen vertreiben, während ich sie mit dem Schwert verfolgen lasse. 15. Wenn ich sie unter die fremden Völker vertreibe, werden sie endlich erkennen, dass ich der Herr bin. 16. Ich werde nur wenige von ihnen vor Krieg, Hunger und Krankheiten bewahren, damit sie den anderen Völkern von ihren Sünden erzählen und erkennen, dass ich der Herr bin. 17. Danach sprach Gott erneut zu mir und gab mir eine weitere Anweisung. 18. Menschensohn, du sollst dein Brot essen, während du vor Angst zitterst, und dein Wasser mit großer Sorge trinken. 19. Sag den Menschen, dass die Bewohner Jerusalems ihr Essen und Trinken in Angst genießen werden, weil ihr Land wegen der Gewalt der Einwohner völlig verwüstet wird. 20. Die bewohnten Städte werden zerstört und das ganze Land wird zu einer Wüste werden, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. 21. Gott sprach wieder zu mir und fragte mich nach einem bekannten Sprichwort. 22. Menschensohn, warum sagt man in Israel, dass die Zeit vergeht, ohne dass die Prophezeiungen jemals in Erfüllung gehen? 23. Sag ihnen deshalb, dass ich diesem Sprichwort ein Ende bereiten werde, denn die Zeit ist nah, in der jede Vorhersage wahr wird. 24. Es wird in Israel keine falschen Visionen oder betrügerischen Vorhersagen mehr geben, die das Volk täuschen. 25. Denn wenn ich, der Herr, etwas sage, dann wird es auch geschehen, ohne dass es sich noch länger verzögert, da ich meine Worte noch zu euren Lebzeiten ausführen werde. 26. Gott sprach noch einmal zu mir und erklärte die Gedanken des Volkes. 27. Menschensohn, die Israeliten glauben, dass deine Visionen erst in ferner Zukunft wahr werden und uns heute noch nicht betreffen. 28. Darum antworte ihnen, dass keine meiner Warnungen mehr aufgeschoben wird, sondern dass alles, was ich angekündigt habe, jetzt ausgeführt wird.